Egal welche Seite, egal wie es lief, wir waren immer ein Team und lief es manchmal auch schief. Dann sangen wir zu Boden und wir standen wieder auf, ließen uns die Fertig machen, ganz, ganz genau. Also Carpe Diem und Memento Mori, hör genau hin und fühl unsere Story. Lebe deinen Tag und bedenke, dass du sterben musst. Das alles vergänglich ist, ist, was jeder lernen muss. Das ist nicht fair, die Guten trifft es immer zuerst. Schlussendlich bleibst du jetzt der Sieger der Herzen. Gemeinsam bis zum Schluss, bis ans Ende. Und jetzt gehst du in die Geschichte ein als Legende. Wir brachten das Feeling als Dreamteam auf die Bühne, wie es schien. Obwohl du im Brumm wohnst und ich in Wien und Blin ging. Es war wie ein Spiel, immer das Beste zu geben, auch wenn das Beste immer zu viel schien. Und die Devise, jede Krise niederzuschreiben, niemals zu schweigen. Alles, was uns kaputt macht, einfach drauf zum Scheißen und drüber zum Steigen. Lügen vermeiden, Lieder feiern, jede Bühne besteigen und uns alles zu verzeihen, zu lieben. Brüder streiten, Brüder lachen, Brüder weinen. Wir haben uns den Weg geteilt, jetzt ist es Zeit, dass du weißt, dass ich dir alles verzeih. Und jetzt bist du frei, oder tot, aber nein. Gestern waren wir doch im Studio und setzten rein. Egal welche Zeit, egal wie es lief, wir waren immer ein Team und lief es manchmal auch schief. Dann sangen wir zu Boden und standen wieder auf, ließen uns die Fertig machen, ganz, ganz genau. Also Carpe Diem und Memento Mori, hör genau hin und fühl unsere Story. Lebe deinen Tag und bedenke, dass du sterben musst. Das alles vergänglich ist, ist, was jeder lernen muss. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob ich dich noch hassen kann. Mir fehlt mein Gegenstück, das Gleichgewicht hat uns verlassen, Mann. Du hast mich verlassen, Mann, ich kann es gar nicht fassen. Ja, du fehlst mir wie eine Kugel aus einem Waffenschrank. Und du weißt, dass ich schrei, dass ich tobe und weine, dass ich dir einen Song widme und über dich schreibe. Ich bin ein Lügner, verzeih mir, ich mein, das sieht dir wieder ähnlich, Bro. Dass du mich sitzen lässt auf einen Haufen Probleme, yo. Du machst jetzt einfach aus dem Staub und kapierst einfach dann, wenn ich dir am nötigsten brauch. Obwohl der Deal war, dass wir das Ding durchziehen bis zum Schluss. Und jetzt steh ich da und frag mich, ob ich jetzt auch sterben muss. Du hast dich mit deiner Einstellung selbst ins Grab gebracht. Ich kann es ja aussprechen, ich hab's dir ja gesagt, verdammt. Ich werd schon irgendwie ohne dich existieren. Ich kann bestimmt ohne dich leben und ohne dich jetzt krepieren. Egal welche Zeit, egal wie es lief, wir waren immer ein Team und lief es manchmal auch schief. Dann sangen wir zu Boden und standen wieder auf, ließen uns die Fertig machen, ganz, ganz genau. Also Carpe Diem und Memento Mori, hör genau hin und fühl unsere Story. Lebe deinen Tag und bedenke, dass du sterben musst. Dass alles vergänglich ist, ist, was jeder lernen muss. Ich ruf dich nachher an, Narkes, ich hoffe ich nerv nicht. Und eine Bitte hätte ich noch, ich möchte ein Video drehen. Kannst du filmen, kannst du schneiden, Fans wollen die Videos sehen, die ich angekündigt habe in LGTV. Die 30. Folge, die jeder schaut. Dero bis der Master, Freeze und Ark in den Charts. Fans warten gespannt auf die Stars in dem Land, Narkes. Und ich möchte dir danken für die schöne Zeit, wollte ich dir öfters schon sagen. Egal welche Zeit, egal wie es lief, wir waren